Lektion 3, Übung D. B. Lydia, erledige das bitte. Gut, ich erledige das. Lydia, sag das bitte ab. Gut, ich sage das ab. Lydia, dreh die bitte herunter. Gut, ich drehe die herunter. Lydia, verschieb das bitte. Gut, ich verschiebe das. Lydia, vereinbare die bitte. Gut, ich vereinbare die. Lydia, füll das bitte aus. Gut, ich fülle das aus.